Abschnitt 3 aus Mümmelmann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mümmelmann von Hermann Löns. Krähengespräch. Jeden Nachmittag um 3:58 Uhr, wenn der Basinghausener Zug über die große Bult bei Hannover keucht, kommt ein alter Herr mit einem alten Hunde den Fußweg entlang, der sich am Rande der Eilenriede nach der Bult hin zwischen dem Dörener Turm und Bischofshohl hinzieht. Auf der Höhe der Rüsterburg bleibt der alte Herr stehen, nimmt eine Prise, sieht gegen den hellen Abendhimmel und niest. Und meistens niest sein Hund zur Gesellschaft mit. Dann gehen beide weiter. Genau um diese Zeit kommt eine große graue Krähe angeflogen, die bei der Korndieme auf Mäuse lauerte, lässt sich auf einer der höchsten Eichen am Rande des Waldes zwischen dem Eisenbahndamm und der Rüsterburg nieder, schüttelt ihr Gefieder glatt und ruft dreimal laut Arrrr. Wenn dann der Deister in dicken, rotgesäumten Abendwolken verschwimmt, wenn in dem Bult-Krankenhause, im Heiligen Geiststift und im Schwesternhause die ersten Lichter aufblitzen und die Sonne mit unheimlicher Behendigkeit an dem Schornstein der städtischen Bierbrauerei hinunterklettert, dann kommt von den Komposthaufen eine zweite, aber schwarze Krähe her, nimmt neben der grauen Platz, schüttelt ihr Gefieder und ruft ebenfalls dreimal, aber in schwächerem Ton, Errr. Dann dauert es gar nicht mehr lange, und während der Wald zu einem violetten Gemussel zerfließt, aus dem nur das rote Laub der Buchenjugenden hervorleuchtet, um die Zeit, wenn die heimlich Verlobten, die da spazieren gehen, anfangen sich unterzuhaken, dann kommen von allen Seiten einzelne Krähen angeflogen, graue Nebelkrähen, schwarze Rabenkrähen und manchmal auch einige stahlblaue Saatkrähen. Im Ganzen sind es so 15 bis 25, die um die Schlummerstunde auf der hohen Eiche zusammenkommen. Einige davon sind ausgebrütete Hannoveraner, zwei sogar Stadthannoveraner, da sie in der Eilenriede groß wurden. Die anderen stammen aus Brandenburg, Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Posen und Ostpreußen. Die Ostelbier sind alle grau mit schwarzen Köpfen, Flügeln und Schwänzen, die anderen schwarz. Die Ostelbier sind nur im Winter hier, wenn sie zu Hause nichts haben. Den Tag über treiben sie sich auf der großen Bult herum. Die eine bei der Tierärztlichen Hochschule, die andere vor dem Schlachthause, wieder andere in den Ländereien der Stadtgärtnerei oder in den Stiftsgärten, auf den Fußballspielplätzen, bei den Bahnwärterhäusern, der Dieme und den Komposthaufen. Dort stochern sie ruhig und besonnen, ob sie nicht einen Wurm, einen verkälte lahmbeinigen Käfer, einen Knochen mit noch einem bisschen daran, eine Wurstschleue, ein Stück Brot oder dergleichen finden oder eine Maus oder einen Maulwurf übertölpeln. Die Graue, die zuerst kommt, ist eine Ostpreußin. Königsberg ist ihr drittes Wort. Die Schwarze, die immer gleich nach ihr kommt, stammt aus der Eilenriede. Die beiden kennen sich seit 3 Wintern. »Guten Abend, mein Herzche«, schnorrt die Graue. »Was haben Sie heut gemacht, den ganzen Tag? Was assen gut?« Die Schwarze macht vergnügte Augen. »N Öbend, das will ich mahnen. Ich war's doch hier beschart. Ich hab n angeschossenen Hörsen gefunden. Delikat, sag ich Ihnen. Einen Hasen«, plärrt da eine graue Sächsin, die eben ankommt. »Ach nee, was Sie sagen. Hören Sie mal, meine Guteste, den Gänse mir mal zeigen. Ich hab's denn nämlich noch nie in toten Hasen gesehen, wissen Sie?« Wo liegt er denn, der Hase, wenn ich so frei sein darf? Die Schwarze meint, da ist jetzt nicht mehr viel Anne. Was die Ostpreußin, die die Sächse nicht leiden kann, veranlasst, laut aufzulachen. Hulla, hulla, hulla, haha. Selber Assen macht satt. Nicht wahr, mein Herzchen? Eine schwarze Kahlenbergerin erscheint und mit ihr eine graue Polin. Der steht der Schnabellose. Guten Abend, Frau Schwarzhals. Guten Abend, Frau Dickkopf. Guten Abend, Frau Blenkerstert. Haben Sie sich Gutes gefunden zu essen heute? Habe ich mich gefunden, Knochengroßiges, mit Fleisch, Filiges dran. Sehr gutes Fleisch. Gar nicht Stinkiges, von Schaffhammliges. Die Kahlenbergerin sieht sie von der Seite an. Da sieht sie auch gerade nach Ut. Man mächtig löckrig ist ihr Bunk. Aber ich habe ne ganze Woste stohlen von ne Schlachterkerl ute Molle. Dat freut mich noch 3 Tage nach meinen Dode. Wat habe ich mich erhöget? Und wat hat ich Kerl es schimpft? Ist sich sehr selten, fällt ihr die Polin in die Rede, hier zu finden Wurst, Schweinerne. Ist sich viel besser bei uns zu Hause in Wonkowitz, wo man findet sehr oft Wurst oder Knochen. Sind sich Polen nicht so ängstlich mit Eingraben von alles Abfall wie Leiter Hannoversches? Ole Döllmer, krächt sie die Kahlenbergerin an. Worümme bliffste denn nicht der Huse? Tatternvolk, erst hier rümto betteln und dann schimpen. Dat ist die rechte Art von so'n Volk. Wat meinst, Nawasche? Fragt sie dann die Eilenriedekrähe. Hast recht, antwortet die und fährt dann leiser fort. Aber das stimmt schon. Anstellen tun sie sich heute die Leute. Da ist das Ende von Wege. Alles einkuhlen und des, na, wie heißt das olle vermuckte Wort doch, so desinfizieren, das wird immer dummerhaftiger. Und mit der Rahnlichkeit hören sie sich. Rahnlichkeit muss sein, aber was zu viel ist, ist zu viel. Auf dem Schlachthofe, glauben sie, dass sie Dörr Priepchen Fleisch liegen lassen? I bewöre, jeden Fetzen fähren sie raus und roden ihn bei. Sahen sie mal, fällt eine Berlinerin ein, ob det wohl wahr ist, wat ich heute gehört habe, dat der Rennbahn hier auf die große Bult kommen tun soll? Na, det wär ne schöne Pleite für uns. Ich pfeife auf den ganzen Sport. Rasse ist Mumpitz. Ne Abdeckerei ist mich viele lieber. Det wird überhaupt immer dämmlicher auf de Welt. Besser wird es überhaupt nicht, meint die aus der Eilenriede. Wenn ich noch daran denke, vor 10 Jahren, als die hohen Fuhren noch vor der Seelhorst standen, was würde es wintertags für ein Leben, an die 1000 von uns schliefen da. Aber die Leute, erst schmissen sie Giftbrocken hin, und als wir die nicht mehr nahmen, da trieben sie das Holz ab. Ich habe dann bis vor 2 Jahren immer in dem Holz vor Miesburg geschlürfen. Aber da kamen die Jäger und schossen nach uns. Und seitdem gehe ich nach dem Öltener Holze. Es ist der hier ein bisschen gemischt. Zu viele Södkrähen und sogar Dohlen. Aber was sollen machen? Hier in der Eilenriede ist an einen ruhigen Schlörf ja doch nicht mehr zu denken. Noch bei nachtschlörfender Zeit läuft das Volk in Holze herum und überall sind Laternen. Die Welt wird immer dümmer. Da haben Sie wieder recht, mein Süßling, schnarrt die dicke graue Pommerin. Auch bei uns wird es immer schlechter. Und die Ostpreußin stimmt bei. Bei uns, da oben bei Königsberg, ist es noch nicht so schlimm. Aber weiter hinauf auf der Nahrung, bei Rossitten, da assen die manchen Krähenfleisch. Und jetzt sitzt da ein Kerlche, Tienemann heißt er, der fängt die Krähen und macht ihnen Ringe um die Beine mit dem Datum darauf und bittet, dass man überall Krähen totschieße und ihm die Füße einschicke der Wissenschaft wegen. Nu bitt ich sie, was hat die Wissenschaft mit unseren Beinen zu tun? Der Mensch kommt jeden Tag auf neue Dummheiten. Ist sich sehr richtig, meint die Polin. Setzen sich bei uns in Pollen feine Herren in Erdhäuser, machen sich Uhu Großes auf Pfahl, kommen sich Krähen an auf zu beißen Uhu Dickköpfiges, schießen sich Herren feine dann mit Gewehre auf Krähen, Hundsblut, gemeines, niederträchtiges. Dat dauert se hier tolane ook, meint die Kahlenbergerin. Ob de fahren wohler Heide und hier dichte Bi in der Seelhorst, da kümmt auch jemals so'n Vogel ut Stopper ut de Slägerstraate. Wiegand heit dat Lorg, de kruppt in Busch, setta so'ne olle ut stoppte Kat Ule Henne. Und wenn denn anzufliegen kümmt und will de Ule ein wischen, padauts, dann ballert de Kerl los. Aber ich falle ob den Zwindel nicht mehr rin. Wat ich aber noch sagen wollt, dat mit der Rennbahn hier ob der Grote Bult, dat rafft die ich nicht gefallen laden. Wenn ich man nicht mein Hus bi Degersen hätte, denn wüsst ich schon, wat ich doon deite. Latze man kommen mit ihre schmächtigen Peere. Ich wollte all bal ob de Drapp bringen. Mit den Snabel den Peeren gegen die Augen, wenn sie über de Hürden wollt, dat sie dat Genick brägen. Ja, dat wär dat Richtige. Dann schalt sie hier wohl wegblieben. Lad sie doch woanders herumjöckeln. Meint sie nicht auch so? Die Eilenriedekrähe, an die sie sich wandte, nickt. Sie weiß, dass gegen die Menschen nicht viel auszurichten ist. Und dann antwortet sie einer guten Bekannten, die aus hoher Luft ihr einen rauen Gruß herunterschreit, macht die Flügel auseinander, lässt sich 3 Fuß von ihrem Sitz fallen, steigt in die Luft und fliegt krächzend fort. Und die anderen alle, die Schwarzen wie die Grauen, krächzen und folgen ihr. Über die Bahn, über Bischofshohl, den Kirchröder Turm, den Nackenberg, die breite Wiese, Miesburg bis zum Altener Holze, wo jeden Abend vom November bis zum März Tausende von Krähen schlafen. Ende von Abschnitt 3.